Jedes Molekül wird bewegt, weiter, immer weiter, Schicht für Schicht. Und alles ändert sich. Vor Äonen kam ich auf die Welt, seitdem bin ich auf mich allein gestellt. Die Quelle meines Daseins hält mich am Leben. Nur manchmal werde ich schwach und dann bete ich für Regen. Ich war nie ein Unterfahren, viele tausend Jahre lang. Gestern gab es für mich nicht und alles ändert sich. Heute muss ich mich an Wege halten, die mir andere gestalten. Dann war es nicht mehr überleben. Und eines Tages werde ich mich wieder frei bewegen. Dinge kommen, Dinge gehen. Kein Augenblick ist statisch. Und auch wenn wir uns wehren, der nächste kommt ganz automatisch. Dinge kommen, Dinge gehen. Kein Zustand bleibt stabil. Alles lebt, alles lebt. Alles fließt unentwegt. Alles fließt unentwegt, jedes Molekül wird bewegt. Sieh den Damm, sieh wie er bricht. Und alles ändert sich. Ich bin ein alter Freund, ein Kind der Ewigkeit. Nach mir bleibt